Thema: Laufen und Tennis spielen. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster: Der menschliche Körper hat Bewegung nötig. Ganz nach dem Motto: gesunder Körper, gesunder Geist. Zu sehen sind hier zwei verschiedene, aber gleich beliebte und weltweit verbreitete Sportarten: Laufen oder Jogging und Tennis. Laufen ist die älteste und natürlichste Art der Bewegung des Menschen. Es ist eine Form des Freizeitsports, bei der durch Dauerläufe die Kondition gesteigert wird. Joggen ist der beste Sport, um Kalorien zu verbrennen. Da es die Sauerstoffversorgung verbessert, werden die grauen Zellen im Gehirn fitter und das steigert die Konzentration und die Kreativität. Wer regelmäßig joggt, verbessert seine Lernfähigkeit. Laufen stärkt die Beinmuskulatur, aber für den Oberkörper ist ein zusätzliches Trainingsprogramm nötig. Ein weiterer Vorteil ist es, dass es die Produktion von Stresshormonen abbremst. Zum Laufen ist man draußen unterwegs. Wenn das Wetter mal nicht mitspielt, haben Jogger ein kleines Problem. Für diesen Fall kann man sich aber auch ein Laufband anschaffen. Es gibt die Meinung, dass Joggen anstrengend und durch den immer gleichen Bewegungsablauf sehr monoton sei. Viele ziehen es deshalb vor, zu zweit oder gar in einer Gruppe zu joggen, wie auf Bild 1. So können Sie dabei nicht nur Musik hören, sondern auch ein paar Worte mit Ihrem Laufpartner wechseln. Joggen ist aber nicht unbedingt sehr gut für die Gelenke. Die Stoßbelastung für das Kniegelenk ist relativ hoch. Das dürfte aber bei normalem Gewicht kein Problem sein. Und auch die Kosten für die Ausrüstung sind gering. Laufen kann man überall. Das Pärchen tut das gerade auf einer Brücke in der Stadt. Und sie brauchen nur eine Laufbekleidung und ein paar Laufschuhe. Laufen muss man nicht lernen. Wer Spaß daran hat, sollte jeden Tag joggen. Am liebsten spiele ich aber Tennis. Beim Einzel gibt es auf jeder Seite einen Spieler, wie hier auf dem Bild rechts. Ich habe einen ständigen Tennispartner, mit dem ich immer auf Sand spiele. Tennis galt früher als besonders elitärer Sport. Nicht jeder konnte sich ja einen eigenen Platz anlegen lassen. Beim Tennis siegt man, wenn man mehr Sätze, das heißt Punkte, als ihr Gegner gewinnt. Normalerweise werden 3 Sätze gespielt. Der Sieger gewinnt dementsprechend mit 3:0 oder 2:1. Jedes Spiel um einen Punkt wird mit einem Aufschlag eröffnet. Ich schlage auf und mein Gegenspieler versucht zurückzuschlagen. Die Zählweise ist ein bisschen kompliziert und merkwürdig. Ein Satz gilt als gewonnen, wenn man mit 2 Punkten Vorsprung 6 Punkte hat. Die Spielzeit ist also nicht festgelegt. Eine Partie kann eine halbe Stunde oder aber auch mehrere Stunden dauern. Man sagt, Tennis ist eine teure Sportart. In Wirklichkeit brauchen Tennisspieler nur Bälle und einen guten Schläger. Und man muss natürlich den Tennisplatz mieten, wenn man, wie die meisten von uns, keinen eigenen hat. Ich persönlich finde es nur nachteilig, dass man Tennis nur zu zweit spielen kann. Das heißt, ich brauche jemanden vorzugsweise auf demselben Niveau, der auch Zeit hat, wenn ich spielen möchte.